Immer wenn der Ball in den Strafraum fliegt, kommt die große Angst, dass Janel Tore kriegt. Haare stehen zu Berg, das hat keinen Sinn, weil ich immer wieder Retter bin. Ich bin die Feuerwehr, wenn's mal in Strafraum brennt, dann saus ich hin und her mit Happy End. Wenn's mal gefährlich wird, was kann schon sein? Ich schnappe mir den Ball und lasse keinen rein. Wenn die Zuschauer mit Nerven fertig dann, weil das Spiel genau wie Kriminalroman, dann hat Gänsehaut wirklich keinen Zweck. Ich nehm Ball in Arm, Gefahr ist weg. Feuerwehr, wenn's mal in Strafraum brennt, dann saus ich hin und her mit Happy End. Wenn's mal gefährlich wird, was kann schon sein? Ich schnappe mir den Ball und lasse keinen rein. Wenn's mal gefährlich wird, was kann schon sein? Ich schnappe mir den Ball, lasse keinen rein.